Stirnlock, sag Stirnlock, sag Stirnlock, sag Stirnlock, sag. Jetzt kommt der Frühling, der Frühling, der Frühling. Kimmst oft noch, kimmst oft noch, kimmst oft noch, kimmst oft noch. Und erst bei Mirling, bei Mirling, bei Mirling. Kimmst aber bis am Donnerstag, weil ich da die ganze Nacht das Fensterloch bot. Alle bei wieder auf und nieder, komm es erst gestern, mach, mach es heut an. Alle bei wieder auf und nieder, komm es erst gestern, mach, mach es heut an. Stirnlock, sock, Stirnlock, sock, Stirnlock, sock, Stirnlock, sock. Jetzt kommt der Sommer, der Sommer, der Sommer. Kimmst oft noch, kimmst oft noch, kimmst oft noch, kimmst oft noch, kimmst da wegen Umma, Umma, Umma. Kimmst da war bis am Donnerstag, weil ich da die ganze Nacht das Fenster auf und alle bei wieder auf und wieder. Komm, was es ist, dann mach, mach ma's heut an. Alle bei wieder auf und nieder, komm was es ist, dann mach, mach ma's heut an. Stirnlock, sock, Stirnlock, sock, Stirnlock, sock, Stirnlock, sock. Jetzt kommt der Herbst, der Herbst, der Herbst. Kimmst oft noch, kimmst oft noch, kimmst oft noch, kimmst oft noch. Das nichts verderbst, verderbst, verderbst. Kimmst aber bis am Donnerstag, weil ich da die ganze Nacht das Fensterloch hol. Alle bei wieder auf und nieder, komm was es ist, dann mach, mach was heut an. Alle bei wieder auf und nieder, komm was es ist, dann mach, mach was heut an. Stirnlock, sock, Stirnlock, sock, Stirnlock, sock, Stirnlock, sock. Jetzt kommt der Winter, der Winter, der Winter. Kimmst oft noch, kimmst oft noch, kimmst oft noch, kimmst oft noch. Ist nichts dahinter, dahinter, dahinter. Kimmst aber bis am Donnerstag, weil ich da die ganze Nacht das Fenster auf und alle bei wieder auf und nieder. Komm, was erst ist, dann mach, mach ma's heut an. Alle bei wieder auf und nieder, komm, was es ist, dann mach, mach ma's heut an.